In meiner ersten Erzählung, O Theophilus, habe ich davon gehandelt, was Jesus alles sät und lehrte, von Anfang an bis zu dem Tage, da er erhoben ward, nachdem er den Aposteln Aufträge gegeben durch den Heiligen Geist, welche er auserwählt hatte, welchen er sich auch lebendig erwies nach seinem Leiden durch viele Beweise, indem er sich sehen ließ 40 Tage lang und über das Reich Gottes Aufschluss gab. Da er nun so mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern abzuwarten die Verheißung des Vaters, die ihr von mir gehört habt, denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber sollt in Heiligem Geiste getauft werden, in wenigen Tagen von jetzt ab. Da fragten ihn die Versammelten: Herr, richtest du in dieser Zeit das Reich wieder auf für Israel? Er sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, Zeiten und Fristen zu kennen, die der Vater bestimmt hat in seiner Vollmacht, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, und in ganz Judäa und Samaria, und bis ans Ende der Erde. Und als er dies gesagt, ward er unter ihrem Zuschauen in die Höhe gehoben, und eine Wolke nahm ihn auch von ihren Augen weg. Und wie sie ihre Augen auf den Himmel hefteten, während er dahin ging, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Kleidern, dieselben sprachen: Ihr galiläische Männer, was steht ihr und blickt gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg zum Himmel erhoben ward, der wird ebenso kommen, in derselben Weise, wie ihr ihn gesehen habt, in den Himmel dahin gehen. Hierauf kehrten sie zurück nach Jerusalem vom Berge, den man Ölberg heißt und der nahe bei Jerusalem liegt, einen Sabbatweg weit. Und als sie hineingekommen, gingen sie in das Obergemach hinauf, wo sie sich aufzuhalten pflegten, Petrus und Johannes, und Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus des Alpheus Sohn und Simon der Eiferer, und Judas des Jakobus Sohn. Diese alle beharrten da einmütig im Gebet nebst Frauen, und Mariam der Mutter des Jesus und mit seinen Brüdern. Und in diesen Tagen stand Petrus auf inmitten der Brüder und sprach, und es waren etwa 120 Personen beisammen, ihr Männer und Brüder, es musste die Schrift erfüllt werden, welche der Heilige Geist vorausgeredet hat durch den Mund Davids über Judas, der den Führer gemacht hat für die Häscher Jesus, weil er zu uns gezählt war und das Los dieses Dienstes empfangen hatte. Dieser also erwarb sich einen Acker vom Lohne der Ungerechtigkeit, und er sät einen Sturzkopf über, und barst mitten entzwei, und alle seine Eingeweide wurden ausgeschüttet, was denn auch kund wurde bei allen Einwohnern von Jerusalem, so dass jener Acker in ihrer Sprache den Namen Akeldama erhielt, das heißt Blutacker. Denn es steht geschrieben im Psalmbuch: Seine Hütte soll öde werden, und niemand darin wohnen, und sein Amt soll ein anderer übernehmen. So muss nun einer von den Männern, welche mit uns gezogen sind, die ganze Zeit über, da der Herr Jesus bei uns ein- und ausging, von dem Anfang mit der Taufe des Johannes an bis zu dem Tage, da er auferhoben ward, von uns weg. Von diesen einer muss Zeuge mit uns werden für seine Auferstehung. Und sie stellten zwei auf, Josef mit Namen Barsabbas, der den Beinamen Justus führte, und Matthias, und beteten also: Du Herr, Herzenskenner über alle, zeige du, welchen von diesen beiden du auserwählt hast, einzunehmen die Stelle dieser Bedienstung und Sendung, von der Judas abgetreten ist, um an seinen eigenen Ort zu gehen, und gaben ihnen Lose, und das Los fiel auf Matthias, und er wurde den 11 Aposteln beigesellt.